Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen hier bei Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon. Ich habe euch wieder viele neue und wahrscheinlich für die meisten von euch unbekannte Netzveröffentlichungen mitgebracht, unter anderem mit Musik aus Down Under. Und zwar von einem DIY-Label specializing in forward-thinking electronic music. Das australische Label Free the Beats beschreibt sich mit genau diesen Worten. Im Netz erscheinen dort regelmäßig gleichnamige Download-Compilations und die aktuelle trägt bereits die Nummer 12. Wer hier schon seit längerem zuhört, kennt vielleicht die ein oder andere Ausgabe bereits, aber nun wie gesagt die aktuelle Nummer 12 und die werden wir jetzt hören, zumindest ausschnittsweise. Mit dabei bzw. auf dieser Compilation vertreten sind die beiden hier. Matt, Mel und Joa Jimshu. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Change your ways, the way you play, handle life, sticking tight to comfort zone and zone out. Forget the world, this roundabout. Explore new dimensions, what are friendships and relations? Give more than taking and no faking of sensation. The way you play, explore new dimensions. What are friendships and relations? Open up, no longer token up. Not seeing your future going smoke on up. What are friendships and relations? Give more than taking. No faking of sensation. Same old cliche, same old, driving down the freeway, fork in the road, no cutting edges, left or right, got to decide, repercussion tenfold, hold fast and stick to what you believe, riding life so tight, round arm to the T, with wisdom, captured like a prism within us, unlock the truth that we can all win. You slept on my side. Musik von der 12. Free the Beats Download Compilation Milan mit What If hier im Embassy Remix. Einmal im Quartal erscheint eine Free the Beats Download Compilation und die geht meistens in folgende musikalische Gefilde: From Future Beats Wonky Dubstep Experimental Glitchy Electronica to Down Tempo Instrumental Hip Hop. So beschreiben das die Macher. Eine wirklich bunte Musiksammlung der Australier. Downloads sind wie immer kostenlos. Jede Release kommt aber auch in einer wirklich streng limitierten und auch handgemachten CD-Version raus. Limitiert ist das Ganze wie immer in einer Auflage von nur 100 Stück. Und besonders ist daran nicht nur die Musik, sondern auch das Material dieser CD bzw. der Verpackung. Die unterscheidet sich nämlich von Ausgabe zu Ausgabe. Mal ist es Papier, mal Pappe, mal Jeansstoff oder auch Holz war auch schon dabei. Wir hören noch einen Song der aktuellen 12. Version der Free the Beats Download Compilation. Die schwankt irgendwie zwischen Hip-Hop, Pop und experimentellen Klängen. Und der folgende Track, der bewegt sich irgendwo zwischen diesen musikalischen Sphären oder Polen. Swell von Twin Caverns. And you don't wonder. Well von den Twin Caverns. Das sind Louise Miller und Michael Mackis aus Sydney. Electronic, Trip-Hop, Downtempo, Soul Music. So beschreiben die beiden Australier ihre Musik. Die erste Veröffentlichung der Band ist nicht einmal ein Jahr alt. Im November 2013 erschien ein Bon Iver Remix, Anfang 2014 dann die eben gehörte Single Swell und vor einem knapp halben Jahr dann eine weitere Single namens Undiscover. Dank der Free the Beats Download Compilation gibt es nun ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für das Duo aus Sydney und dafür sind sie auch dankbar. In einer E-Mail haben sie mir folgende Worte mitgeteilt: They do such good releases and we are so happy to be part of it. Tja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald eine EP oder sogar ein ganzes Album von den Twin Caverns. Weiter geht's und zwar mit Synthie Electropop in türkischer Koproduktion. Das klingt ziemlich ungewöhnlich, ist aber genau das, was Görkem Han Jr. und Mindshifter gemacht haben. Gleich erzähle ich mehr dazu. Ocean von Görkemhan Jr. hier im Mindshifter Remix. Der türkische DJ und Songwriter Görkemhan Jr. hat in Ankara den ursprünglichen Track produziert und in Istanbul hat dann Mindshifter diesen Song musikalisch transformiert, muss man eigentlich sagen. Original und Remix sind übrigens jeweils gratis als Download-Single bei dem Netlabel Bad Panda Records erschienen. So viel zur Entstehungsgeschichte dieses Stücks. Wir bleiben noch bei Bad Panda Records. Da ist nämlich nicht nur der eben gehörte Mindshifter Remix erschienen, sondern auch ein neuer Track von Andrea Mangia aus Italien, besser bekannt als Populous. Wir hören The You featuring Clap Clap. Die afrikanischen Gesänge in diesem Stück passen übrigens sehr gut zum Albumtitel. Night Safari heißt das neue Album. Ende September wird es erscheinen. Funky House, Deep House und hin und wieder auch Electro House. So beschreibt der britische DJ und Remix-Künstler Red Texas seine Klänge. Wir hörten einen Ausschnitt aus seinem Track 8. Die gleichnamige Download-Single hat der Künstler bei der Musikplattform Jamendo veröffentlicht. Und wer die kompletten 10 Minuten und 35 Sekunden hören will, Download-Links zu allen Musikstücken, die ich hier vorstelle in dieser Sendung, gibt's wie immer im Blog zur Sendung. Weiter geht's mit NCS. Diese drei Buchstaben, die stehen für ein ziemlich radikales Label aus Manchester. No Copyright Sounds heißt das Ganze nämlich. Sounds which can be freely used in any shape or form. Das steht in der Selbstbeschreibung des Labels. Die Musik darf also frei verwendet werden, sogar für kommerzielle Zwecke. Explizit adressieren die Macher damit vor allem YouTuber und andere Medienproduzenten. Alles, was wir als Gegenleistung erwarten, ist die Namensnennung und ein Link zur Webseite der Veröffentlichung. Das steht im Statement von No Copyright Sounds. Musikalisch konzentriert sich das Label auf House, Drum, Bass und andere elektronische Spielarten. Nun hören wir aber einen, der etwas heraussticht. Und zwar ist das der irische Künstler The Eden Project. In seiner Musik gibt es nämlich Rock, Elektro und Dubstep-Klänge. Chasing Ghosts heißt eines seiner neuesten Stücke. I just want you. I just want you. The words I never said, but wanted to. I'm losing you. I'm losing you. Oh, but these thoughts won't let you go. They keep running back to you. Yeah. The Eden Project mit Chasing Ghosts. Über 100.000 Plays und mehr als 300 Kommentare hat dieser Song allein bei Soundcloud hervorgebracht. Das ist schon ziemlich beachtlich. Wir machen weiter mit einer Band, die zwar nicht mit so großen Downloadzahlen prahlen kann, aber dafür mit einer wirklich romantischen Geschichte. Es geht um die Decent Lovers. Das sind Elijah und Rhonda aus Providence, USA. Und bei den beiden ist der Name, also Decent Lovers, auch Programm. Denn kennengelernt haben sich die beiden auf einem verregneten Musikfestival. Und zwar als Elijah Rhonda fragte, ob sie nicht unter seinen Regenschirm möchte. Ist das nicht schön? Ihre aktuelle Download-Single heißt Me and Puppy Kitty. Kitty hunting to the blackbirds. We're not afraid of the tall grass. We pick the flowers where they grow. Puppy Kitty von den Decent Lovers. Und nun wird's weniger verliebt, denn wir hören apokalyptische Kammerpop-Klänge. So beschreibt nämlich die US-Amerikanerin Erica Mulkey alias Unwoman ihre Musik. Elektropop, aber vor allem Cello-Klänge dominieren ihre Stücke. Ende Juli erschien ihr neuestes Album, Circling heißt es, und daraus hören wir den Opener, Flowering Vines. Another turn on pristine marble floors. Outside the world burns, the empire runs its course. Yet here we are safe in long abandoned halls. We only have to wait until Jahres dieses Stück schon alt, ich bin aber erst kürzlich drauf gestoßen. So ist das ja manchmal im Internet. Indie Disco von Ben Fawkes. erschienen ist dieses Stück bei der Musikplattform SoundCloud und das ganz sicher nicht ohne Grund, denn Ben ist dort Audio Content Manager bei SoundCloud. Wir machen nun einen Sprung zur Konkurrenz und zwar zu Bandcamp. Dort habe ich kürzlich einen gewissen Josh Richard aus Massachusetts entdeckt. Der ist Autodidakt, Multiinstrumentalist, Songschreiber und nimmt Musik in seinem Schlafzimmer auf. Und von dort aus, so schreibt er, kann man den Atlantik sehen. Sein Künstlername lautet Cities and States. Und wenn man seine Veröffentlichungsliste anschaut, ist man nicht nur ziemlich beeindruckt, sondern das Ganze lässt auch eigentlich nur noch einen Schluss zu. Der muss musikalischer Workaholic sein. Weit über ein Dutzend Alben, EPs und Singles hat er veröffentlicht und das seit 2011 wohlgemerkt. Genug Material also, um den Rest der Sendung und eigentlich auch den Rest dieses Abends, dieses Nachmittags, dieser Woche allein mit ihm zu verbringen. Los geht's deshalb mit Average Man und im Anschluss Lame von Josh Richard alias Cities and States. Under your spell. Lame von Citizen States, ein Song, der nun wahrlich alles andere als lahm, schwach oder dürftig ist, so lautet nämlich die Übersetzung von Lame. Hinter diesem Song steckt, wie schon vorhin erwähnt, Josh Richard bzw. Joshua Richard, und der ist ein wahres Do-it-yourself-Multitalent. Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Banjo, Mandoline, ein Haufen anderer Instrumente und dazu auch noch Songwriting, die Aufnahme und die Produktion dieser Songs, all seiner Songs. Das macht er komplett im Alleingang. Es ist wirklich beeindruckend. Und wie unglaublich ausgereift und vielseitig das alles klingt, das kommt am besten auf seinem Album Straight Jacket rüber, finde ich zumindest. Das beginnt mit diesem Stück hier, Piece of Cake. Piece of Cake von Citizen States. Das passende Album dazu heißt Straight Jacket und das kann ich absolut empfehlen. Holt euch dieses Album und wenn ihr schon mal auf der Seite des Künstlers seid, findet ihr dort noch 17 weitere Veröffentlichungen von Josh Richard. Absolut unfassbar, wie viele gute Songs dieser Mann gerade mal in 3 Jahren veröffentlicht hat. Tja, mit dieser Lobhudelei, das ist es ja tatsächlich, werde ich die Sendung jetzt auch mal beenden, denn es bleibt nur noch Zeit für ein einziges weiteres Stück. Und das kommt von Citizen States, Something Wrong. Und damit sage ich Christian Grasse, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Something wrong inside my shame.